1. Steige Herrabern setz dich in den Staub, du Jungfrau, Tochter Babel, setz dich auf die Erde, denn dein Thron ist verloren, du Tochter der Kaldär. Man wird dich fortan nicht mehr als die Wohnten Sati bezeichnen. 2. Nimm die Mull und Mull Mell, lege deinen Schleier ab und heb den Schlepphock. Entbloss deinen Schenkel und weit Dirtstrom. 3. Dein Bloss wird aufgedeckt und dein Schande sich bewerden. Ich wird Rationemen und kein Furbit zulassen, sprich der Herr. 4. Unser Erlöser, dessen Name Jahwe der Hirscheren ist der Heilig Israels. 5. Setz dich schweigend hin und begib dich in die Finsternis, du Tochter der Kaldär, den man wird dich fortan nicht mehr als Herrin über Königreich bezeichnen. 6. Ich war ersend über mein Volk, in tweit mein Erbe und gab sie in den Gewalt. Doch du hast ihnen kein Erbarmen gesät, sondern selbst greisen ein schweres Joch auferlegt. 7. Du dachtest jedoch, ich werd für immer Herrin sein. Die Schalbus du dies nicht ernst genommen und die Moglichen folgen nicht bedacht. 8. None aber hoor dies, du uppage, die so sick her thront und in ihrem hasen denkt, ich bin die einzige, und niemand sonst. Ich werd weder als witwe leben noch kinderlosigkeit erfahren müssen. 9. Die Schalb werd dich beides plötzlichen einem einzigen Tag treffen, kinderlosigkeit und Witwenschaft. Sie werden unerwartet über dich kommen, trotz der viel zahl deiner Zaubereien und der großen zahl deiner Bandsbrush. 10. Du fühltest dich in deiner Bosheit sicher und sagtest, niemand sieht mich. Dein vermentlich Weisheit und Erkenntnis haben dich verleitet, so dass du in deinem Hasen dachtest, ich bin die einzige, und niemand sonst. 11. Die Schalb wird unheil über dich kommen, dass du nicht wegsehen kannst, und verderben wird dich überfallen, dass du nicht soonen vermagst. Plötzlich wird der Untergang über dich hier in Brechen, one das du es erwartest. 12. Tritt doch havea mit deinen Bandsbrüchen und der Wielzahl deiner Zorbesbrush, mit denen du dich von Jugenden abgemutest. Wie leicht kannst du etwas bewirken oder schrecken verbreiten? 13. Du hast dich durch den Weilen plain erschöpft. Mogen doch diegenigen vortreten und dich retten, die den Himmel kennen, die nach den Sternen schauen und die bei jedem Neumann verkunden, was dich betreffen word. 14. Sie sind bereits weiss doppeln geworden, die das für Verbrand hat. Sie werden eigens leben nicht aus der Gewalt der Flamme retten können, denn sie sind wederkoli zum Warmen noch ein Herdfeuer zum Darversitzen. 15. So erget es dir mit denen, die du dich von Jugenden bemutest. Diegenigen, die mit dir handeltrieben, sind davengert, jeder auf sein eigen seat, und niemand wird dir helfen.